Wien in der nahen Zukunft. Große Firmen haben ein System etabliert, in dem nur noch Macht und Erfolg eine Rolle spielen. Als Vincent, der zuerst Teil des Systems ist, zum Opfer wird, beginnt er die Welt mit anderen Augen zu sehen. Mit Stille Reserven hat der Österreicher Valentin Hinz einen spannenden Science-Fiction-Film gemacht. Vincent Baumann, Assekuranzagent im Außendienst, Todesversicherung. Vincent, gespielt von Clemens Schick, ist Angestellter eines Versicherungskonzerns. Wichtig ist ihm nur die Karriere. Er verkauft allerdings keine normalen Lebens- oder Unfallversicherungen, sondern sogenannte Todesversicherungen. Sie wissen, was mit Ihnen geschieht, wenn Sie verschuldet sterben? Sie werden künstlich am Leben erhalten und müssen Ihre Schulden abbezahlen. Notreanimation starten. Absolute Sicherheit, was Ihren Tod betrifft, bringt Ihnen einzig und allein der Abschluss einer Todesversicherung. Nur wer eine solche Versicherung hat, wird nach dem Tod in Ruhe gelassen. Aber viele Bürger können sich die Versicherung nicht leisten. Wer sie nicht hat und stattdessen in seinem Leben Schulden gemacht hat, der wird reanimiert und in einem Koma-ähnlichen Zustand am Leben gehalten. Die Schulden werden bezahlt, indem der Körper und die mentalen Ressourcen für andere Menschen verwendet werden. Es wurden Datensätze manipuliert. Ein Maulwurf in unserer Abteilung. Wir wollen die Aktivisten bitte. Aktivisten versuchen, eine Aktion gegen das böse System der Versicherungen zu starten und Vincent soll sie stoppen. Als dieser selbst Opfer des Systems wird und er die Aktivistin Lisa, gespielt von Lena Lautzemis, kennenlernt, erkennt er langsam, dass es noch andere Dinge als Geld und Erfolg gibt. Der Science-Fiction-Film Stille Reserven kommt am 20. April in die deutschen Kinos.